Oh, nee, Moment, nein, hör auf. Ich muss meinen Freund sehen. Nein. Nee, nicht nochmal 24 Jahre. Hallo und herzlich willkommen zum 6. News-Podcast im Jahr 2018. Heute geht es wieder mal um die News aus dem letzten Monat. Das war, oh Wunder, der Mai 2018. Ich bin Philipp, mit dabei ist heute auch unser Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Tag. Ich begrüße Olli. Hallo Olli. Hallo, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mit dabei ist auch Bianca. Hallo Bianca. Hallo liebe Leute. Und Johannes ist auch mit dabei. Hallo alle zusammen. Und es wird noch voller. Hallo Lasse. Hallo. Gut, heute in dem vollbepackten News-Podcast starten wir direkt einmal durch mit einem Themenpodcast, den wir schon vor einiger Zeit aufgenommen und auch schon veröffentlicht haben. Den Themenpodcast 114, Detektiv Conan Band 93. Da könnt ihr gerne reinhören, wenn euch Band 93 interessiert. Ja, was gibt's dazu zu sagen? Schöner Band. Falls ihr weitere Informationen haben wollt, hört da rein, unsere Meinung an und kauft euch den Band eventuell, falls euch unsere Analyse überzeugt hat, oder kauft ihn auch einfach so. Es lohnt sich. Ansonsten haben wir noch in diesem, im letzten Monat zwei Conventions besucht, beziehungsweise eine Convention und den Japan-Tag. Die Convention war zunächst die Dokumi 2018, die in Düsseldorf stattfand, vom 19. bis zum 20. Mai. Und ja, was soll ich sagen, wir waren mit dabei, nicht wahr, Kevin, nicht wahr, Olli? Ja, es war hervorragend. Wir hatten tatsächlich sogar zwei User-Treffen, da die Nachfrage so groß war und ich würde sagen, beide waren ein voller Erfolg. Danke an viele Menschen, die ich entweder erneut sehen durfte, darunter Klinito Asuna und Black Werewolf. Danke an viele, die ich neu kennengelernt habe, darunter Kira Kagome. Hieß er so? Hieß die Person so? Kira Kagome. Und Jeff war auch da, hat mich sehr gefreut. Und Zero war auch da, hat mich auch gefreut. Puh. Und Oliver da hat mich gefreut. Philipp war da, hat mich gefreut. Dann war noch eine Rampos-Flärin da, die als Bay aus Die Schöne und das Biest gegangen ist, hat mich gefreut. Eine Ran-Cosplayerin, die als Belle gegangen ist? Ja, genau. Sie cosplayt eigentlich vor allem Ran, aber an diesem Tag war sie als Belle da. Ja. Genau. Ja. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Wir hatten ja, wie Kevin schon sagte, zwei User-Treffen am Dokumi Samstag und Sonntag. Und beide waren gut besucht. Hat mich sehr gefreut, alte und neue Gesichter kennenzulernen. Das ist ja immer sehr schön. Ja, also ich bin ja wohl erst 25, ne? Also jetzt guck mal nicht so, als ob hier mein Gesicht hier schon. Ja, okay. Entschuldigung. Du warst ja auch mit neue Gesichter gemeint, Kevin. Das ist ja selbstverständlich. Das alte Gesicht bin ich. Ja. Ja, ansonsten war natürlich die Dokumi auch sehr schön. Der Einlass war diesmal ein bisschen besser als im letzten Jahr. Da war es ja nicht so ganz optimal gelaufen. Also ganz ehrlich, ich fand den sehr gut gelöst. Am Anfang dachte ich erst, die, da hat sich was gedreht bei denen. Aber nee, war wirklich gut. Also kein Stocken, natürlich ein paar Mal gab es natürlich die Leute, die sich da durchgemurmelt haben. Aber ansonsten gut gelöst. Nicht wie letztes Mal so ein riesiger Tropfen, der nicht durchkam. Eine schöne Schlangenlinie. 99 Serpentinen. Hat gut geklappt, ja. Ansonsten gab es auf der Dokumi auch wieder viel zu sehen, wenngleich Egmont Manga beispielsweise keinen Stand dort hatte, was sehr zu bedauern ist. Dafür war zum Beispiel Kase dort vor Ort und Peppermint Anime auch wieder mit einem sehr guten Angebot für die Magic Kaito 1412 DVDs und Blu-Rays, die wir uns dort auch gekauft haben, zumindest die vierte Volume. Genau, Kase war auch da, hatte auch wieder die zahlreiche Conan Filme und Boxen im Angebot. Ich meine auch schon Box 5 war dort auch schon für, ja, die aktuellste, 50 Euro. Achso, ja. Ja, also war sehr schön, auch wenn einige Publisher tatsächlich gefehlt haben und die Hallen an sich etwas leerer wirkten, aber es war einfach ein riesiges Gelände und ich denke mal, die haben sich da einfach alle verteilt. Ja, und die haben halt Pokémon Go gespielt, ne? Natürlich. Genau, also es war sehr angenehm, vielleicht zum Beispiel zur Leipziger Buchmesse, wo kaum ein Durchkommen war, war es dann doch etwas, naja, leerer in Anführungszeichen, also es war überschaubarer Andrang. Die Dokumi hatte ja auch einen neuen Besucherrekord ausgerufen. Ich sehe das aber wie du, Philipp. Also gefühlt war weniger los als letztes Jahr. Aber wie du schon sagst, wenn das Außengelände und so weiter, das Wetter war natürlich phänomenal, da haben alle Fotos gemacht. Und als wir dann auch mal dann Pokémon Go gespielt haben, ich war erstaunt, wie viele Menschen, also wie viele Cosplayer und Fotografen wirklich da draußen unterwegs waren. Also, ja, beeindruckend. Und teilweise auch ein sehr schönes Ambiente. Ich erinnere mich noch an diese komische Meerjungfrau-Gestalt da in dem Wasser. Ja, oh, und ja. Mit den Blüten, den rosa Blüten. Also Wahnsinn. Also wenn du das hörst, Wahnsinn. Ja, alle anderen waren auch nicht schlecht. Sehr schön. Ja, nee, also ich fand's auch wirklich sehr schön. Und ja, war diesmal schön, die Dokumi als Besucher quasi zu erleben. Letztes Jahr hatten wir noch das Gewinnspiel von Kase. Das hatten wir diesmal leider nicht, aber es war trotzdem sehr schön, durch die verschiedenen Hallen zu streifen und auch mal den besagten Park zu sehen. Da war ich auch das erste Mal drinne und das ist ja ein riesiger Park. Also da kannst du allein im Park ja schon 5 Stunden verbringen, gefühlt. Ja, ich war da letztes Jahr tatsächlich auch nicht in diesem Park. Ja, auf jeden Fall, ja, ein sehr schöner Park, kann man sehr gut Fotos machen, haben wir auch genutzt für unseren Instagram-Account, Klein Schnindinchi hat sich sehr gefreut und, das haben wir alle gemerkt, ja. Ich habe mich natürlich auch gefreut darüber. Ja, ich freue mich auf nächstes Jahr und die User-Treffen waren natürlich auch super und vor allen Dingen das zweite war ja sehr spontan und hat trotzdem gut geklappt. Ah ja, genau, und Einzelzahn war auch da, möchte ich noch sagen. Puh, ich glaube, jetzt habe ich alle aufgelistet. Ja, genau. Sie war ja auch mit in der Woche drauf beim Japan-Tag-User-Treffen. Da waren wir wieder in Düsseldorf zur, zweiten in Anführungszeichen Convention. Mit dabei waren auch, Lasse, Johannes, Olli, meine Wenigkeit war auch mit vor Ort. Genau, haben wir auch wieder ein User-Treffen veranstaltet, bevor der Japan-Tag losging, wie gewohnt. War auch wieder viel los. Zero war mit dabei, Black Wermut, Mika McCagone. Alles klar. Ja, Einzelsan haben wir noch später auch noch getroffen, Kirito Asuna. Also wieder sehr viele Leute mit an Bord. Nahezu die gleichen wie in der letzten Woche. Aber das macht ja auch nichts. Es ist immer schön, wenn man sich wieder sieht. Ja, war auch ein schöner Tag. Japan-Tag ist ja ähnlich wie die letzten Jahre immer verlaufen. Es gibt einige Stände an der Rheinpromenade, die man sich anschauen konnte. Wir waren bei der Buchhandlung Takagi, wo wir einige japanische Manga kaufen konnten und alle arm geworden sind. An der Rheinpromenade gab es einige Stände, zum Beispiel von Kase, Carlsen und Egmont Manga erstmalig alle mit dabei, die da auch fleißig verkauft haben. Das war in den letzten Jahren ja sonst nicht so. Da waren ja mehr so die, ich sag mal, nicht kommerziellen Anbieter so da. Mhm. Und jetzt wurde mehr verkauft. Mhm. War auch gut. Und dann haben wir halt den ganzen Abend auf der anderen Rheinwiese zusammen verbracht, bis zum Feuerwerk, das es ja auch wieder gab. Thema japanische Tradition. Ja, war auch wieder ein sehr schöner Tag, nicht wahr? Ja, hat Spaß gemacht. War ja mein erster Japan-Tag. Von daher gab es für mich ein paar mehr neue Gesichter zu sehen, als vielleicht für den einen oder anderen, der schon länger dabei ist. Aber ja, hat viel Spaß gemacht. Wir hatten natürlich bombastisches Wetter, vermutlich sogar ein bisschen zu heiß. Also es war über 30 Grad und wir sind viel gelaufen. Aber ansonsten hat es viel Spaß gemacht. Philipp hat ja schon einige Programmpunkte angesprochen, ja, oder wohin wir dann Karten gespielt haben oder Mario Kart oder wenn man dann an den Ständen ein bisschen was gelernt hat über die japanische Kultur. Hat Spaß gemacht und gerne wieder. Ja, freut mich. Ich fand's auch, ja, wie immer super. Es ist, ja, Japan-Tag ist halt mehr immer so der Tag mit den Usern verbringen. Und ja, das haben wir ja auch den ganzen Tag gemacht. Egal, ob wir zusammen rumgelaufen sind, was essen gegangen sind oder einfach nur auf der Wiese entspannt haben, uns unterhalten haben oder was gespielt haben. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß und ja, ich freue mich auf die nächsten Jahre und freue mich auch, wenn die anderen User, die vielleicht jetzt nicht dabei sein konnten, auch gerne mal mit dazu stoßen. Genau, ja, falls ihr uns sonst noch sehen wollt, wir sind auch wieder auf der Animagic vertreten in Mannheim, da machen wir auch wieder ein User-Treffen, da könnt ihr gerne dazu stoßen und Konichi wird sicherlich auch eins geben, also es gibt bestimmt Möglichkeiten, uns zu treffen, ansonsten auch in den nächsten Jahren wieder einige Conventions am Start, genau. Also falls ihr uns treffen wollt, die Möglichkeit gibt es. Machen wir dann weiter mit dem Anime in Deutschland. Da gibt es auch wieder einige News. Zunächst ist seit dem 25. Mai erhältlich die Filme 5 und 6 auf Blu-ray sowie die 5. Box auf DVD. Nicht wahr, Kevin? Ich weiß nicht, ob du noch groß Worte verlieren möchtest. So spannend ist das ja eigentlich nicht. Genau, du hast recht. Spannend ist es nicht. Countdown zum Himmel und Phantom der Baker Street, übrigens der Lieblingsfilm von Philipp, sind ja beides gute Filme, bekannte Filme, alte Filme, ja, erstrahlen mehr oder weniger in neuem Glanz, in Full HD aufpoliert, nichts Besonderes, ehrlich gesagt. Auch danach, oder auch dazu noch, gesellt sich am gleichen Tag die DVD Box 5 mit einem, ja, uralten Artwork von Alheimera und Fonnen. So sind die alten Folgen eben. Die Folgen 130 bis 155 fangen an mit erstmal einer, ja, mit einer Schlalle an Fillern. Danach geht es dann weiter mit dem Banküberfall, der ja schon damals ein bisschen problematisch war. Wir erinnern uns an die ersten Folgen, bei der diese Folge oder dieser Fall im Manga ja quasi nur abgefälscht oder abgewandelt im Anime zu sehen war. Ja, interessante Episoden sind dabei. Für 50 Euro muss man sich aber überlegen, ob einem die 26 Folgen dann wieder jetzt schon ansprechen oder ob man nicht doch ein wenig warten möchte. Ja, wieder teuer, sehr teuer, wie ich finde. Aber ja, gute Folgen. Ja. Ja, zumal man jetzt halt natürlich auch ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, die Doppelbelastung hat, wenn man sagt, man möchte auch noch die Blu-Rays kaufen. Ja, das hat war... früher, glaube ich, in einem früheren Podcast schon mal drüber gesprochen. Genau, das war dann, nämlich erst neulich der Fall mit Imagine Kaito 1412 und Kase. Da gab es ja auch gleich mehrere Releases an einem Tag, wo ich mir auch dachte, naja, also als Aoyama-Fan ist man wieder hier, muss man tief in die Tasche greifen, wenn man alles an einem Tag abgreifen will. Ja, das Problem mit den Filmen ist halt, dass sie immer zwei auf einmal raushauen. Das ist natürlich sehr viel. Und wenn das jeden Monat noch zwei sind, das ist dann ja jeden Monat eine Ausgabe von, naja, 40 Euro plus. Wenn dann noch die DVD-Boxen kommen, da läppert sich das schon tatsächlich. Ja, also wir sind bei, ja, blöd, ja, 100 Euro einfach mal, ne? Sagen ja, genau. So. Ja. Und also mit DVD Box 5 macht man eigentlich nichts verkehrt. Es sind ja jetzt insgesamt 6 Boxen angekündigt. Ich bin dann gespannt, ob und wann die Boxen 7 bis 9 angekündigt werden. Richtig. Für die Staffel 3. Das müsste ja auch bald dann passieren, wenn man weitermachen möchte, denke ich mal. Genau, das ist eigentlich das Spannendste an den Boxen 5 und 6. Die Frage, wann wird Box 7 und weiter angekündigt? Ja, also ich denke mal, es werden wieder 3 werden dann für Staffel 3. Das hat man ja bisher so gemacht. Ja. Genau. Und Kase sagte ja auch, angekündigt werden sie dann, wenn die Verkaufszahlen von Staffel 2 sehr gut waren. Bei Staffel 1 hat das schon geklappt. Wenn wir also alle die DVD-Boxen kaufen oder wenn so viele wie möglich die kaufen, dann bekommen wir sicher auch noch 7 bis 9. Und wer es nicht direkt schafft, muss sich das halt irgendwie staffeln, da mal die DVD von den Filmen oder die Blu-ray von den Filmen jetzt, da mal eine, dann die Box und vielleicht hat man ja irgendwann noch Geburtstag oder so. Wer weiß. Also irgendwann es bestimmt. Sollte hinzukriegen sein. Ja, wobei ich aber nochmal verweisen möchte, dass wir nicht von Kase gekauft sind, nämlich was die Filme angeht, auf Blu-ray bin ich immer noch sehr skeptisch und ich habe auch noch keinen gekauft und ich werde auch keinen kaufen, bis ein Statement vorliegt, das ich immer noch nicht habe, blöderweise, wie es denn aussieht mit dem zweiten Film, der diese Tonfehler hatte. Und hat. Wahrscheinlich. Oder hat. Ja, eben, hat. Tut mir leid, noch viel schlimmer, hat, ja. Und solange das nicht geklärt ist, entweder mit einem Statement oder natürlich viel besser, einem Statement und der Zusage auf, ja, entweder, wie sagt man, Geld zurück oder halt Ersatz auf ein besseres, nachgebessertes Produkt, werde ich nicht blind die nächsten Filme auf Blu-ray kaufen. Wobei ich denke, die müssen ja aus ihren Fehlern gelernt haben. Also 5 und 6 sind ja nicht direkt gleichzeitig mit 2 rausgekommen, Bianca, oder? Bianca, ja. Dein Optimismus in allen Ehren, aber... Echt? Wirklich? Es gibt ja schon Fehler, die schleppen sie seit Jahrzehnten mit sich rum, mit den Veröffentlichungen teilweise, die nie behoben werden. Ja, also darum, ich werde skeptisch bleiben, ich bin skeptisch und sobald eine Entwarnung kommt, eine offizielle, oder auch wenn es dann so ist, tragischerweise von den Fans, dann greife ich zu, vorher nicht. Ist auch das gute Recht, auf ein fehlerfreies Produkt zu warten, das ja. Kann ich auch gut nachvollziehen. Bei den DVD-Boxen sollte allerdings kein Fehler enthalten sein, jedenfalls ist uns da nichts bekannt, sonst schreibt es gerne ins Conan-Forum, conanforum.org. Ja, da könnt ihr gerne drüber diskutieren, falls es welche geben sollte. Bisher liegt uns da nichts vor. Da könnt ihr bedenkenlos zugreifen. Die habe ich auch, möchte ich sagen. Ja, ansonsten noch der Hinweis, dass die Episode One im Kino lief. In deutscher Synchronisation konnte man sie erstmals schauen. Wir waren auch vor Ort. Wäre natürlich auch, wenn die Episode One auf DVD und Blu-ray verfügbar ist, beziehungsweise bei Anime On Demand wahrscheinlich dann ja auch, wieder einen Audiokommentar machen, so wie es sich gehört, zusammen mit Lukas höchstwahrscheinlich, der übrigens auch beim Japan-Tag mit dabei war. Liebe Grüße nochmal an ihn, falls er das hört. Ja, genau, soweit zu Episode Ach, Lu Mensch, den hab ich ja lange nicht mehr gesehen. Ja, Audiokommentar, Lukas. Ach, schön. Ja, ich freue mich ja immer sehr, wenn es Conan in die deutschen Kinos schafft. Das ist ja, ich will sagen, leider nicht selbstverständlich. Von daher sehr schön, dass auch dieses Remake quasi, also Episode One, war ja schon was Besonderes damals in Japan. Und ich bin sehr froh, dass wir es jetzt hier bei uns sehen konnten, weil ich es auch damals sehen wollte, als es damals in Japan veröffentlicht wurde. Also danke an Kasei, dass wir dieses Vergnügen hatten. Ja, für Und mich die. Ja. ja, danke an die Fans, dass sie das möglich machen, denn hätte Conan nicht so viele Fans, würden die Filme ja überhaupt gar nicht erst im Kino gezeigt werden. Und durch die neue Welle auf ProSieben Max sind ja wieder neue, junge Fans dazu gekommen und das macht das Ganze schon echt viel cooler. Also so 15 Jahre Fan gewesen zu sein und es steigert sich immer noch mehr, finde ich richtig cool an der Community. Und nicht nur die allgemeinen Filmfans, sondern ich finde, man sollte das auch noch speziell erwähnen, dass diejenigen Fans, die sich das Verschwinden des Conan Inugawa gekauft haben, wahrscheinlich mit die meiste Verantwortung dafür tragen, dass jetzt Episode One tatsächlich gekommen ist. Weil mit dem Das ist wohl Verschwinden wahr, ja. hat man ja das erste Mal das Risiko genommen, eines TV-Special zu veröffentlichen. Auch wir haben ja damals viel gestritten, dass sie es so als Film verkauft haben, obwohl es ja kein Film war. Aber muss sich wohl gelohnt haben mit Verschwinden, dass jetzt bei Episode One sogar auch die Kino-Version spendiert bekommen hat. Na, ich denke mal einfach, die werden im Kasey wird im letzten Jahr gesehen haben und auch in diesem Jahr, dass Film 21 einfach super lief, dass man Detektiv Conan durchaus auch häufiger im Kino zeigen kann und dann entsprechend was in Bewegung gesetzt haben. Wobei ich mich wundere, dass es mit Film 22 ja nicht geklappt hat mit den. Lief denn Film 21 wirklich so super? Weil gesagt hat das Also, Kasey nie. nein, also so super nicht tatsächlich. Ich habe öfters gesprochen mit den Verantwortlichen. Der 21. Film lief gut im Kilo. Wenn man aber vergleichen würde, als One Piece im Kilo lief vor einiger Zeit, das lief natürlich deutlich besser. Hat man mir so zu verstehen gegeben. Und das klang auch so ein bisschen so, ja. Wir haben das jetzt besser erwartet von Colin. Wir geben ihm aber noch eine Chance. Ja, und ich hoffe, dass sich das auch lohnt. Oder dass sich das auch gelohnt hat, Colin noch einmal eine Chance zu geben. Ja, ist die Frage, wenn man es, wie sehr das geholfen hat, dass man es jetzt mit deutscher Sprachausgabe ins Kino bekommen hat. Das ist natürlich der Vorteil, das ist nicht OMUSA mit deutscher Sprachausgabe. Der Nachteil ist natürlich, dass man nicht mehr das Aktualitätsargument hat, sondern sagen muss, wir zeigen, was 2 Jahre alt ist im Kino. Ja, für mich Episode One die beste Conan-Synchro aus dem Hause Kasey bisher. Gut gemacht. Und ich lobe nicht Kasey, ich lobe Karin Lehmann vor allem. Und Oxygen, wie sage ich, ein Studio, in dem die Wahl von Synchronsprechern einfacher ist und variabler. Gut, dann machen wir weiter mit dem Manga in Deutschland, wo es diesen Monat leider, beziehungsweise letzten Monat leider nicht so viele News gab, eher gesagt gar keine. Dafür haben wir allerdings beim japanischen Manga eine News. Wir haben das System ja ein bisschen umgestellt, wie ihr vielleicht schon im letzten News-Podcast gehört habt. Falls ihr den nicht gehört habt, hier nochmal der Hinweis darauf, dass wir den Manga in Japan jetzt etwas früher besprechen, weil der ja quasi durch, nicht quasi, sondern weil er durch Detektiv Conan Weekly die Veröffentlichung ja jetzt auch in Deutschland erhältlich ist und dadurch nicht mehr spoilerbehaftet ist, sondern quasi spoilerfrei, besprechen wir den Manga in Japan jetzt immer nach dem Manga in Deutschland. Also Manga in Japan ist auch noch falsche Begriff. Wir suchen noch einen besseren, zum Beispiel Detective Conan Weekly. Ja, genau. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Manga in Japan oder Detective Conan Weekly. Und da haben wir noch ein Kapitel 1012, nachdem ich im letzten News-Podcast auch schon die Kapitel 1009 bis 1011 mehr oder weniger laienhaft vorgestellt habe, übergebe ich jetzt bei Kapitel 1012 wieder das Wort an Lasse, der da sicherlich was Besseres zu sagen kann. Richtig, denn wir erfahren jetzt nach 3 Fallkapiteln, mal wieder ein 4-Kapitel-Fall, die Auflösung des Falls im Black Bunnies Club, wobei der Täter als Atsufumi Fukamachi enthüllt wird, der Butler von Muroka, der gehandelt hat aus Liebe zu seiner verstorbenen Herrin, die ja in den vergangenen Kapiteln auch beleuchtet wurde. Mal wieder ein tragisches Missverständnis, ein gewagter Trick. Tatsächlich hatte Fukamachi die beste Gelegenheit von allen Verdächtigen, das konnte man in den vorherigen Kapiteln schon so ein bisschen absehen, fand ich. Er hat auf jeden Fall den stärksten Eindruck als Verdächtiger gemacht und da hat sich der Riecher von vielen Lesern, mit denen ich auch diskutiert habe, als richtig erwiesen und er war tatsächlich der Täter. Viel wichtiger sind natürlich aber eigentlich die Ereignisse in der Haupthandlung. Erstmal wissen wir jetzt, warum Bourbon unweigerlich an Elena Miano denken musste, denn so wie sich Muroka absichtlich verletzt hat, um neue Anzüge kaufen zu gehen und den Club zu besuchen, um Yuri zu sehen, hat er sich damals nach seinem ersten Besuch bei der Miano Arztpraxis auch ab und zu mal absichtlich verletzt, damit er Elena sehen konnte als Ausrede. Zweitens bricht Bourbon jetzt tatsächlich, wie vorher auch schon spekuliert, in die Villa Kudo ein, nachdem er gesehen hat, dass Subaru das Licht gelöscht hat und zu Bett geht. Aber dann trifft er dort auf Shuichi Akai und die beiden stehen sich mit Pistolen gegenüber. Doch Shuichi hat mal wieder den vollen Durchblick und erwischt Bourbon mit seinem Wissen auf kaltem Fuß. Und dann kommen noch Yusaku und Yukiko dazu, die Bourbon endgültig verwirren und ihm einen Tee anbieten. Und damit ging Gosho Aoyama in eine 3-wöchige Pause zwecks Arbeiten. Und damit sind wir jetzt, oder beziehungsweise laut Detective Conan Weekly sollte es nächste Woche weitergehen, aber das ist nicht passiert, hups. Und damit stehen wir jetzt so ein bisschen vor der Frage, was passiert denn im nächsten Fall, denn der soll angeblich ziemlich lang sein, aber da sind wir noch nicht. Fandet ihr die Auflösung zu vorhersehbar, so wie das vorher aufgebaut wurde, alles mit dem Flash-Forward und den Andeutungen? Weiß ich nicht. Also das fand ich jetzt nicht so krass, muss ich sagen. War natürlich irgendwie, also ich weiß nicht, wie. Ich fand es auf jeden Fall sehr gut, muss ich sagen, wie sie es gemacht haben und ob das jetzt vorhersehbar war, ich weiß nicht. Naja, irgendwie natürlich schon ein wenig, ja, wenn man diesen, wie hast du es genannt, Flash-Forward oder was der Fachbegriff dafür ist, benutzt, dann weiß nicht, dann geht das ja schon in eine bestimmte Richtung, da malt man sich ja schon ein bestimmtes Szenario aus und das hat sich dann eigentlich so auch erfüllt. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, so die Haupthandlung fand ich auf jeden Fall sehr interessant, die Einblicke, die da gegeben wurden, vor allen Dingen natürlich in Bourbons Erinnerung. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Manche haben ja kritisiert, dass sie es ziemlich dämlich finden, dass Amuro sich absichtlich verletzt hat damals, wobei ich aber dann sagen würde, ja, aber er war halt wirklich ein Kind. Und Elena war seine erste Liebe, laut Gosho Aoyama. Und dass er da als Kind nicht so sonderlich klug handelt, fand ich jetzt nicht, dass das so ein großer Kritikpunkt wäre. Ja, würde ich mich anschließen. Ja, finde ich auch. Also ich finde es auch ein voll nachvollziehbarer Grund. Und ja, es ist ja manchmal, als Kind denkt man dann halt nicht so groß drüber nach. Und es ist ja jetzt nicht so, dass er sich schwere Wunden zugefügt hat dabei. Also er hat sich hier nur irgendwie so ein bisschen was aufgeschürft, hat sich ja nicht einen Arm gebrochen oder sonst was, also ja, ganz normal halt, ne? Wie, was man als Kind halt so macht, da ist man eben ein bisschen wilder und robuster und von daher, ja, fand ich das auch sehr schön, dass wir jetzt diesen Einblick hatten, auch nochmal die Familie Miano ein bisschen näher kennenlernen konnten und bin gespannt, was noch so kommt. Ja. Also ich fand den Fall auch an sich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Auch, also den eigentlichen Fall mit der Haupthandlung ist natürlich immer so eine Sache. An sich natürlich gut, mit dem Flash-Forward weiß ich ehrlich gesagt nicht so, ob ich mich damit anfreunden kann. Es ist natürlich sinnvoll, das zu machen im ersten Kapitel, um nach Gosho Aoyamas langer Pause ein bisschen wieder den Hype so ein bisschen zu entfachen. Von daher ganz gut. Ansonsten, naja, ich glaube, ich werde mal gucken, wie sich das dann später im Band liest, ob das zu gewollt wirkt. Ja, sowas hat er ja aber ab und zu. Das ist ja nicht der erste Flash-Forward, den wir in der Serie bisher hatten. Nur halt normalerweise sind das passiert das bei normalen Fällen halt. Und nicht mit der Haupthandlung. War das nicht so auch bei Scotch? War das nicht auch schon mal mit einem Flash-Forward? Oder das war ja der Flashback, der halt am Anfang des Falls mal stand, wo sich Burben halt am Anfang schon mal erinnert hat und dann so ein bisschen reingeträufelt. Aber sonst hatten wir das ja zum Beispiel auch bei Eri Kisaki jetzt im Band 93 erst. Wo wir ja auch am Anfang das gleich mit der SMS hatten und dann hier irgendwie 5 Stunden vorher erst gesehen haben, wie sie überhaupt in die Situation gekommen ist zum Beispiel. Ja, finde ich aber, das ist ein legitimes Stilmittel, wenn sich da Aoyama dann noch ein bisschen neu ausprobieren möchte und versucht, die Haupthandlung ein bisschen spannender zu gestalten, finde ich das durchaus angemessen. Ich muss sagen, also, dass als dann Shinichis Eltern aufgetreten sind, das hatte mich dann doch überrascht. Also es war dann schon nicht so, dass ich sagen würde, das war jetzt alles vorhersehbar, wie es dann jetzt, wohin sich der Fall komplett entwickelt. Also so ein bisschen Überraschungselement war ja dann doch noch da. Ja, für die Zukunft, Gosho Aoyama hat gesagt, das nächste wird ein langer Fall und er hat auch schon vor dem Ende der Pause gesagt, er will demnächst einen langen Fall mit Shiba und Naiko machen und er hat das Konnen Café dieses Jahr besucht und da hat er auch Shiba und Naiko an die Wand gezeichnet und daneben geschrieben Coming Soon. Also jetzt auch schon im Magazin unabhängig davon ein langer Fall als nächstes angekündigt wurde, dann werden wir uns vermutlich auf 5 bis 7 Kapitel mit Shiba und Naiko einstellen dürfen. Und der Fall soll wohl laut Gosho so ein bisschen vom Bayside Shakedown mäßig inspiriert sein oder so einen Einschlag haben. Das muss man sagen. Bayside Shakedown ist von 1997 ein Polizei-Comedy-Drama, was da im Fernsehen lief, was unfassbar populär war. Ist ja nicht das erste Mal, dass Gosho Aoyama sich da Inspiration holt, aber es ist auf jeden Fall nicht was übertrieben ernstes, sondern halt ein bisschen Comedy mit drin und das passt ja wahrscheinlich auch sehr gut dann zu einem Shiba und Naiko-Fall, der vermutlich als nächstes kommen wird. Ja, machen wir dann weiter mit der spoilerfreien Zone, die jetzt nach dem Manga in Japan oder Detective Conan Weekly kommt. Da haben wir eine Meldung zu Film 22, der einen neuen Einspielrekord in Japan erreicht hat. Danke dafür auch an Bianca und Olli und die näheren Informationen hat Lasse. Ja, genau. Die Rekorde werden immer wieder gebrochen. Der 6. Film in Folge ist Film 22 jetzt, der die Einspielrekorde brechen konnte vom Vorjahresfilm. Aktuell, als ich die News geschrieben hat, war Conan gerade in der 6. Woche auf Platz 1. Inzwischen ist jetzt auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und jetzt ist Conan in der 7. Woche immer noch auf Platz 1 der japanischen Kinokassen. Mit jetzt inzwischen 7,5 Milliarden Yen Einspielergebnis, was ungefähr 59 Millionen Euro sind. Wie gesagt, das Studio strebt an mit ihren Projektionen aktuell, dass sie diesmal die 8 Milliarden Yen Marke knacken. Zum Vergleich, Film 21 hatte am Ende der Ausstrahlung 6,8 Milliarden Yen eingespielt, Film 20 6,3 Milliarden Yen. Also ist der Sprung von Film 22 zu 21 nochmal deutlich größer als der Sprung damals von Film 21 zu 20. Und ja, wir sehen weiterhin, dass das Film-Franchise von Conan einfach immer weiter wächst. Und ich glaube, bei jedem Film haben wir bisher gesagt, ja, Film 20 wird der besser laufen als Film 19, der hat ja immerhin Kid, ist ja nur die Organisation, war besser. Wird Film 21 besser sein als Film 20, der hat ja auch die Organisation, jetzt nur Heiji und Kazu, ist besser gelaufen. Wird Film 22, ja. Ich muss aber auch sagen, dass hier momentan ein absoluter Bourbon-Hype ist. Also, wenn jemand dich auf Detective Conan anspricht, ja, magst du Bourbon? Es ist ja gerade ein Kinofilm mit ihm am Laufen. Und ich finde es erstaunlich, wie viele von meinen Kommilitonen hier mehrfach sich diesen Film angeschaut haben. Also, einer hat mir letztens ihr 3. Ticket gezeigt und ich dachte nur so, wow, also ich bin froh, dass ich den Film einmal gesehen habe. Kinotickets sind auch nicht gerade günstig hier, die sind noch teurer als in Deutschland mit Vergünstigung. Und also da war sie nicht die Einzige, es gibt super viele, die den halt öfter gucken. Und wenn ich ins Kino gehe, ich schaue mal immer ab und zu, ob noch Merchandise da ist. Und ja, es wird immer noch Conan Merchandise verkauft, was mich glücklich macht, weil ich auch öfter mal was abgreife. Es erstaunt mich enorm, aber es macht mich auch unglaublich happy. Und jetzt sind schon so viele Wochen seit Erstausstrahlung vergangen, dass ich mir auch langsam sage, ja, eigentlich hätte ich jetzt schon Lust, nochmal reinzugehen und mir den Film auch ein zweites Mal anzugucken. Das ist zwar einerseits ziemlich geil, nur andererseits ist leider die unerfreuliche Konsequenz daraus, dass uns ja wirklich gerade Bourbon so in den Rachen geschoben wird, weil sie eben ja, weil er ist halt unfassbar beliebt in Japan, deswegen ist alles von Con nur noch mit Bourbon. Es ist alles Merchandise ist nur noch mit Bourbon. Bourbon kriegt seinen Spin-off. Er wird einfach diese Macher sagen, okay, der ist jetzt gerade dick, da müssen wir jetzt drauf eingehen, pack ihn in alles rein. Er ist jetzt omnipräsent und das finde ich ein bisschen schade, weil es macht, und das habe ich leider nicht als einziger, sondern das empfinden andere auch so, mit denen ich gesprochen habe, es schreckt manche doch schon so ein bisschen vom Charakter zumindest ab, dass er jetzt so unfassbar gepusht wird. Es ist natürlich die logische Konsequenz aus Sicht der Macher, nur ich weiß nicht, ob sie es vielleicht nicht ein bisschen überreizen, langsam. Ja, nicht nur langsam, also ich mag ja, also ich persönlich mag Bourbon sowieso nicht unbedingt, ja, also ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan von ihm. Ja, ich bin nicht der größte Fan, ich bin so neutral bis leicht positiv. Ja, so würde ich mich tatsächlich auch bezeichnen, wenn ich ehrlich bin. Neutral bis leicht positiv, ja. Innerhalb des Manga ist das in Ordnung und da tritt er ja auch nicht so häufig auf. Genau. Aktuell, was ja eigentlich auch gut ist, weil so ein mysteriöser Charakter und so ein plotrelevanter Charakter, der braucht ja nicht Auftritte wie die Detective Boys oder Ran oder Kogoro, die ja sehr oft auftreten. Und jetzt wird er uns so aufgezwungen und dann teilweise auch wird diese Comedy-Seite von ihm ein bisschen zu sehr betont mit dem Spin-Off oder der Magic File, die ja zum Film gehörte damals, mit dem Kuchen ist geschmolzen, dass man Bourbon mehr so als teilweise auch lustigen oder beziehungsweise Comedy-Charakter inszeniert, wo er eigentlich eine etwas ernstere Rolle innerhalb der Haupthandlung haben sollte. Und ja, diese Popularität, das kann auch ein gefährlicher Bumerang werden. Zumindest für die Hardcore-Fans, wahrscheinlich für die Casual-Fans in Japan ist das wie mit den Marvel-Filmen. Ja, egal wie sehr das uns in den Rachen geschoben wird, die Masse geht trotzdem hin und guckt. Also ja, ich glaube, ich werde nie wieder die Gelegenheit haben, das zu sagen, aber das Spin-Off von Bourbon interessiert mich überhaupt nicht. Also null. Rein gar nicht. Ich habe ja, wie du sagst, ich hasse ihn nicht, aber also würde ich mir nicht lesen. Auch nicht irgendwie kaufen als Merchandise oder ins Regal stellen. Nee, überhaupt nicht. Ja. Gut, machen wir weiter mit einer weiteren News aus der spoilerfreien Zone, mit dem neuen Opening 47, Countdown von Normcore. Was gibt's denn dazu zu sagen, Kevin? Ja, nicht viel. Es ist natürlich das neue Opening, seit Episode 903 erstmals zu hören. Wie du schon sagtest von der Band Normcore, die erst seit letztem Jahr besteht. Von daher meine Vermutung, die werden erstmal den sehr schön hochgepusht werden. Also wünsche ich denen natürlich, ne, viel Erfolg und so weiter. Countdown, ne, geht es dem Ende zu? Nein, vermutlich nicht. Also klar, Conan wird jetzt nicht nochmal 24 Jahre überdauern als Manga. Vermutlich. Ah, nee, Moment, nee. Nein, hör auf. Ich muss mein Kreuz heben. Nein. Ja, nicht nochmal 24 Jahre. Super. Und dann läuft's immer weiter. Im super. Anime zumindest. Oha. Detektiv ja, von daher, das Opening, also die Musik an sich, gefällt mir nicht, wirklich. Das Opening, die Animation sind okay. Der Inhalt des Openings an Bildern, an Charakteren, finde ich gut, gefällt mir. So mal ganz kurz gesagt. Musik, visuell, ja, ist okay. Kann man sich angucken. Ich fand es ein bisschen übertrieben. Also Ran wird ja von irgendwelchen Männern in Schwarz entführt in diesem Musikvideo. Und es sind einfach zu viele Männer in Schwarz. Und ich dachte mir, warum sollten die Ran entführen und Conan sie retten? Also irgendwie fand ich beim ersten Angucken das ein bisschen übertrieben. Die Geschichte ist total süß und niedlich, aber so ein bisschen wie so eine kleine Fanfiction innerhalb der Kondensserie. Das trifft es sehr gut, tatsächlich, ja. Ja, es ist mal wieder die uralte Krankheit, dass Conan-Openings, egal welche Richtung sie einschlagen, nie wirklich das treffen, was die Serie ausmacht. Entweder sie sind, die Openings sind zu Romance-lastig, sie sind zu Action-lastig, oder sie sind, das war jetzt nicht mal die größte Action in diesem Opening, aber dass sie die Serie als thrillermäßiger oder voranschreitender darstellen, als es tatsächlich ist. Hm. Und das hat mich jetzt auch wieder abgeschreckt. Also ich habe es umgekehrt wie Kevin. Ich fand die Musik richtig gut und das Visuelle ja ziemlich hässlich. Okay. Es wurde ja auch Vergleiche angestellt zu Opening 43, weil das ja so das letzte große Opening war. Opening 43 hatte ja dieses Filmbudget dahinter. Das sah ja wirklich gut aus. Der Song war mies, aber es sah richtig gut aus. Jetzt hier war es auch umgekehrt. Das Song war gut. Außer sah es blöd. Und ich habe es auch schon im Forum geschrieben. Es stößt mir einfach sauer auf, dass sie irgendwie versuchen, mit dem Opening so ein bisschen Hype zu generieren, der nicht passieren wird. Weil wir kennen den Manga und wir wissen, dass es und wir wissen ja auch aktuell, dass es vermutlich noch nicht mal eine Manga-Umsetzung geben wird, solange dieses Opening noch läuft. Aller Voraussicht nach. Ist das eine Möglichkeit? Ja. Und da haben wir jetzt dieses Hype-Opening für nichts im Prinzip. Außer, ja, aber kannst du halt, also du meinst auf Rum bezogen, auf die Identität, oder? Nee, auf alles. Ach, ja, nee, auf, ja gut. Aber kannst du das den Machern verdenken, dass sie sagen, okay, wir machen spannend, versuchen so ein spannendes Opening wie möglich zu machen? Ja, das machen sie ja auch nicht immer, ne? Beziehungsweise auch nicht. Man kann natürlich ein spannendes Opening machen, aber es gibt ja einen Unterschied zwischen, das Opening ist spannend, da haben wir ja auch zum Beispiel das We Go, wo ja die Charaktere umzingelt sind von Gegnern und so, aber hier ist es ja explizit die schwarze Organisation mit irgendwelchen, hier wurde mal wieder der schwarze Organisations, die gesichtslosen Handlanger rausgeholt, die hier nur ganz selten mal auftauchen dürfen, aber hier wurden sie nochmal entstaubt für dieses Opening. Das ist ja schon nochmal ein Unterschied. Naja, vielleicht war das auch die Organisation von Kaito Kid, wer weiß. Die tragen aber nicht schwarz, die tragen beige Mäntel. Oh. Ich habe nur den Manga gelesen. ja, also ich muss sagen, ich fand's Opening nicht schlecht. Also, um nicht zu sagen, ich fand's gut. Hatte also schöne Szenen. Das Ende fand ich phänomenal, ehrlich gesagt. Ja, also es hatte auf jeden Fall, ja, das wäre so eine Szene, aber auch Ai Haibara, wie so aus dem Fenster geguckt, da ist im Verregneten. Ich fand, das alles hat mir sehr gut gefallen. Und die Musik, ja, da kann man sich bekanntlich drüber streiten, was trifft den Musikgeschmack, der eine mag es lieber rockiger, der andere mag es lieber ruhiger. Aber ich fand es gut anzuhören und klar, ich kann aber irgendwie auch Lasse verstehen, der sagt, naja, es ist hält nicht das, was es verspricht, weil wir sind nun mal jetzt halt auf, oder kommen jetzt halt auf Filler, die uns erwarten werden. Von daher, ja, aber das macht das Opening, finde ich, jetzt so, wenn man das nur das Opening für sich betrachtet, nicht schlecht. Ja, ich wollte auch noch ganz kurz, also ich bin in Kevins Richtung, also mir hat die Musik nicht so zugesagt, die Animation dagegen eher. Und ja, also die Geschichte, wie Conan muss ranretten, okay, das kennt man halt schon, fand ich, ja, vielleicht das Conan alleine gegen die ganzen Männer da, das ist ein bisschen zu übertrieben dargestellt, dass er halt alleine gegen die alle angeblich kämpfen soll. Naja, und was ich so ein bisschen fehl am Platz fand, war, also ich fand gut, dass die Charaktere halt so ein bisschen eingeblendet wurden, wie Heiji und Kazuha, Professor Agasa und Ai und so ein paar andere halt noch. Was ich so ein bisschen fehl am Platz fand, war halt, dass die drei Rumverdächtigen da so eingeblendet wurden. Ich fand, das war irgendwie unnötig, meiner Meinung nach. So, das wirkte so, ja, wir müssen aber die drei unbedingt nochmal einblenden und deswegen blenden wir die jetzt hier nochmal ein, kurz bevor Conan da ranrettet quasi. Also die müssen unbedingt nochmal rein, so hatte ich ja, das ja, wobei Empfinden. Das ist ja immer so ein Ding, wer gerade irgendwie aktuell im Manga oder im Anime im Fokus steht, kommt immer ins Opening. Was kann ich dazu sagen? Zum Opening habe ich ja schon was gesagt. Was die Musik angeht, kann ich eigentlich nur sagen, ich fand, es war ja ein ruhiges Lied, für mich hatte es eher das Gefühl von einem Ending als von einem Opening. Deshalb fand ich es jetzt nicht so perfekt, aber wie gesagt, Geschmackssache. Soweit zum neuen Opening, dann machen wir jetzt weiter mit der Spoilerzone, die ja wie gewohnt etwas kürzer, wie beim letzten Mal schon etwas kürzer ist. Wir haben noch die japanischen Episoden zu besprechen und das machen wir wie gewohnt ohne Kevin. Tschüss. Dann hören wir uns beim nächsten News-Podcast wieder oder in einem anderen Podcast oder ja, im Content-Forum. Wenn du mich einlädst, gerne. Komm ja. Wieder. Alles klar. Danke für die Teilnahme. Ciao. Gerne, ciao. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Danke, ciao. Machen wir weiter mit dem Anime in Japan und da haben wir wieder 4 neue Episoden zu besprechen, unter anderem die Episode 900, die Rätselauflösungsshow des verschlossenen Raums und die Folge wird uns Johannes vorstellen. Ja, das ist richtig und wenn ihr vermutet, Episode 900, da kommt jetzt das große 2-Stunden-Special, muss ich euch enttäuschen, das ist leider nicht der Fall. Lasse hat das auch schon mal im Forum geschrieben. Ja, die Episode 900 ist jetzt nicht so das große Jubiläum, was jetzt unbedingt gefeiert werden muss. Anders als es zum Beispiel in Manga-Kapiteln der Fall ist. Und wer was anderes erwartet hat, der hat bei Detective Conan bisher nicht aufgepasst. Denn die runden Folgen waren nie was Besonderes in Detective Conan. So. Genau, weil man hatte viel gehört. Viele haben da ein bisschen mehr erwartet, hier zumindest die westlichen Zuschauer. Aber das, wollte ich jetzt nur vorweg schicken. Kommen wir zum Inhalt. Wir befinden uns in einer dunklen Lagerhalle. Kogoro und Conan sind vor Ort mit 6 weiteren Personen an der Zahl. Und wir steigen quasi ungewohnt ein. Also wir sind jetzt nicht von vorne, irgendwie ein Fall wird von vorne aufgedröselt, sondern wir machen das irgendwie von hinten. Und zwar schon bei der Schlussfolgerung, die Kogoro präsentiert. Und Kogoro fängt an, seine Schlussfolgerung zu präsentieren in einem Fall und erklärt erstmal den Anwesenden und natürlich den Zuschauern, was überhaupt passiert ist. Und zwar kam ein Immobilienfirmenboss in seine Detektei, der ist auch einer dieser 6 Anwesenden, und sein Sekretär und er, beziehungsweise er geklärt, dass er einen Drohanruf erhalten hat und Kogoro soll bitte herausfinden, wer diesen Drohanruf abgegeben hat. Und der Firmenimmobilienboss nimmt das Ganze nicht so ernst, ist das so wahrscheinlich so ein bisschen gewohnt, kann man sagen. Der Sekretär sagt aber nein, kümmern Sie sich bitte darum, Herr Mori. Und wir springen wieder zurück in die Gegenwart. Kogoro erklärt dann den Anwesenden, ja, so, wie ist das weitergegangen? Ich habe dann die Ermittlungen aufgenommen und wir gehen zu den einzelnen 3 Personen, die dort noch stehen und erfahren, das sind die Verdächtigen in diesem Fall. Und wir sehen hier einmal einen Firmenangestellten, der befragt wird von Kogoro, ein Kfz-Mechaniker und eine Kellnerin. Und ja, alle haben irgendwie so schlechte Erfahrungen mit diesem Immobilienboss gemacht. Hatte der eine angeblich, alle schlechte Erfahrungen gemacht. Belassen wir es dabei, will ich jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Und sie haben irgendwie alle so angedeutet, wenn dem jemand Drohanrufe schickt, das ist schon verdient. Der Mann, der ist kein guter Mensch, hat er verdient. Conan kommt das sehr komisch vor, weil das so alle so offen damit umgehen und sagen, wenn dem was Schlechtes geschieht, dann ist es halt so. Wir erscheinen wieder zurück in der Gegenwart und auch Kogoro bemerkt dann gegenüber den Anwesenden, dass ihm das auch sehr verdächtig vorgekommen ist, dass alle so ein Mordmotiv hatten quasi. Aber da Beweise Mangelware sind, musste er natürlich ein bisschen weiter ermitteln und die Ermittlung kam erst richtig in Gang, als dann der Firmenpräsident tatsächlich angegriffen wurde, also die Drohung vom Anruf wahrgemacht wurde, beziehungsweise nicht wahr, der Präsident hat den Mordanschlag eines Maskierten überlebt. Und das hat aber Kogoro bzw. Conan geholfen, weitere Ermittlungen anzustellen und sie sind tatsächlich auch bei einem Supermarkt um die Ecke mit einer Überwachungskamera dann auf die Schliche gekommen, wer denn den Firmenboss angegriffen hat und alles deutet auf den Sekretär hin, der da quasi mit der Skimaske in der Hand aufgezeichnet wurde. Und dann möchte Kogoro hier den Sekretär quasi als Täter hinstellen, aber kurz bevor er das machen kann, schickt Conan Kogoro schlafen und das Ganze nimmt eine gewisse Wendung. Der Sekretär ist dann tatsächlich, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, ist auf jeden Fall, entpuppt sich das Ganze als sehr merkwürdig. Wir haben ja schon in den Titeln von einer Show die Rede und kommt dann in Fahrt auf und wir befinden uns erst bei der Hälfte der Episode und plötzlich Ja, nimmt das Ganze eine noch schlimmere Wendung, also eine überraschende Wendung nimmt noch eine überraschende Wendung und das Ganze wird ziemlich ernst. Es gibt Bomben, es gibt eine Pistole wird abgefeuert und ja, warum das Ganze auf einmal so eskaliert und wie Kogoro damit umgeht, beziehungsweise wie Conan es schaffen kann, Kogoro, den er vorher schlafen geschickt hat, aus dieser Misere rauszubewegen, das schaut ihr euch am besten selber an. Ja, dann würde ich auch gleich zur Bewertung kommen. Ich muss sagen, die Episode wirkte ungewohnt. Also ich hatte irgendwie doch den Eindruck, dass man für eine Filler-Episode das ein bisschen besonders machen wollte. Das hat man ja schon an dem Erzählstil gemerkt, der immer wieder zwischen Gegenwart und Vergangenheit hin und her springt. Und ich war am Anfang ein wenig überrascht, als ich dann gesehen habe, naja, wir sind jetzt hier, weiß nicht, bei Minute 9 oder so und Kogoro ist schon schlafen geschickt worden und löst den Fall quasi auf. Natürlich mit dem Titel im Hinterkopf, dass da noch irgendwie ein bisschen mehr dahinter stecken kann. Und ja, dann kam wieder erwarten noch dieser Plot-Twist im Plot-Twist und das hat mir, naja, eigentlich war es eine gute Idee, aber das Ganze ist dann sehr, weiß nicht, abgespaced, würde ich da jetzt mal salopp sagen. Also wurde sehr abgedreht und für Conan äußerst untypisch. Da waren, naja, eine schlechte Schauspieleinlage von Conan war mit dabei. Und als der Täter am Ende überwältigt wurde und wie der Täter überwältigt wurde, und das war dann schon katastrophal und auch natürlich so ein paar Logikfehler, ja, also sonst wacht Kogoro immer mal wieder einfach dann auf, wenn der Fall aufgelöst ist, aber hier, da reichte eine Explosion nicht auf, um Kogoro zu wecken. Da denke ich mir dann so, naja, okay, waren auf jeden Fall nicht so das Wahre und wie man da versucht hatte, diese Gruppe an Leuten da mit einzubinden, hat mir nicht gut gefallen und naja, aber das, wie gesagt, das Ende, die Überwältigung von Conan, das war mit das Schlimmste. Und deswegen hat es eigentlich den Fall, der gut angefangen hat, schlecht gemacht. Und ja, eine Bewertung, zwei von ja, fünf Bomben oder Fernsehshows würde ich vergeben. Mit der Bewertung wäre ich da auch bei 2 von 5 und ich möchte noch mal einhaken oder auch mein persönliches Missfallen darüber äußern, dass ich es ätzend finde, wie der Anime versucht, dieses mit der Schauspielanlage irgendwie dieses Conan tut so, als wäre ein Kind und das ist lustig und niedlich. Wie sie das im Anime aktuell irgendwie versuchen, das war ja auch bei der letzten Mystery Tour auch schon so, wo er Zwecks und Kuro einen Hinweis zu geben, dieses Maskottchen da irgendwie umarmt hat und so getan, als würde er das ganz toll finden. Das ist so, irgendwie mit dem Holzhammer so, ja, er muss so tun, als wäre er ein Kind und übertreibt's voll. Das ist lustig. Da finde ich es irgendwie, wie es manchmal Manga gelöst wird, dass er dann irgendwie versucht, wo das nicht so eine große Sache ist, sondern dann ein Charakter mal sagt, oh, das war jetzt aber niedlich, und er merkt, oh, war ich ein bisschen zu kindlich gerade. Oder dann halt, wie das so ein bisschen kreativ irgendwie, dass er ist halt ein Kind und muss das irgendwie mal so machen. Wird normalerweise echt anders gelöst als so mit dem Holzhammer. Und das ist mir jetzt, wie gesagt, mit dieser Mystery-Tür schon zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit aufgefallen, wie sie das aktuell versuchen, im Anime zu machen. Gefällt mir nicht. Ja, das ist eine sehr gute Referenz, die Mystery Tour. Also, das war mit dem Maskottchen, falls ihr euch erinnert. Ja, ist mir auch aufgefallen und auch negativ aufgestoßen. Ja, dann schließe ich mich euch da mal an. Also mir hat die Episode auch nicht zugesagt. Ich bin auch bei 2 von 5 Pistolen gelandet. Schon am Anfang halt dieser neue Erzählstil, das fand ich, war für mich zu sprunghaft, so. Also wir waren erst am Ende, dann hieß es, ja, wir gehen jetzt mal zum Anfang, wie es passiert ist, dann sind wir wieder da, wo wir jetzt sind, dann aber plötzlich sind wir wieder in der Vergangenheit, weil dann müssen wir mit denen sprechen. Ich fand, das wirkte so Stück für Stück irgendwie so aneinandergereiht. Erst das, dann wieder das, dann das. Da finde ich so einen flüssigen Erzählstil eigentlich besser, dem kann man dann besser folgen. Und dann auch, ja, wie sich das Ganze so dann entwickelt hat, so beim plottenden Plot-Twist, wie Johannes sagte. Das erste fand ich dann doch ganz überraschend und gut, aber das zweite war dann auch so ein bisschen krass und dann zum Ende hin wurde es dann halt auch so richtig, ja, schlecht und ich fand dann auch den Täter am Ende so irgendwie, ich sag mal so, auch wenn es ein bisschen böse sich anhört, ich finde, der Täter hat zu lang gezögert, also ich finde, In dem Moment hätte er eigentlich direkt mal so draufhauen sollen und dann wäre alles vorbei gewesen, aber das wirkte wirklich so. Völlig unrealistisch, hast recht, Ja. ja. Völlig 10 Minuten, ich stehe mit der Waffe, richte sie auf ihn und ja, keine Ahnung, ich drücke einfach Ja. nicht ab. Also, die Episode ist, glaube ich, da sind wir uns eigentlich nicht empfehlenswert. Dann machen wir weiter mit den Episoden 902 und 903. Das SOS der Anwältin Kisaki und die beiden Folgen wird uns jetzt Lasse vorstellen. 901 und 902. 901 und 902, genau. Wer hat sich denn da verschrieben? Ein neuer großer Fall mit Erik Kisaki, die wir länger nicht zu Gesicht bekommen haben, geht los. Denn sie ist verabredet mit Kokoro Ran und Conan. Sie wollen sich einen neuen Film von Yuko Okino ansehen, der ziemlich genau auf Kokoros Leben basiert, weswegen der da überhaupt keinen Bock drauf hat, denn in seinem Leben ist er, in seiner Geschichte ist er nun mal der Loser. Und da das vor Augen geführt zu bekommen, möchte Kokoro nicht so richtig, aber dann stößt die Gruppe auf ein größeres Problem, denn Eri wurde entführt von drei Männern, die einen Groll gegen sie hegen und befindet sich jetzt in einem abgeschlossenen Haus, in einem verlassenen Haus, wo sie nicht rauskommt, aber sie konnte den Entführer entwischen und versteckt sich jetzt gerade aktuell, kann mit Ran und Conan und Kogoro aber nur per Textnachricht kommunizieren. Das Problem ist, auch die Entführer sind in diesem Text-Chatroom und wollen Kogoro, Conan und Ran in die Irre führen mit Nachrichten. Doch Eri ist natürlich klug und Conan ist auch klug, deswegen schaffen sie es trotzdem zu kommunizieren und durch verschiedene Methoden kann Conan Eris Standort lokalisieren, wo sie dann die Gruppe am Ende Eri aus den Fängen ihrer Häscher befreien kann. Ran mit ihrem Karate und Kuro mit seinem Judo. Und am Ende scheint das Ehepaar wieder zueinander gefunden zu haben, denn Hand in Hand haltend, liebend, gehen sie in Richtung Kino. Doch dann am Ende kommt es, wie es kommen muss. Eri fand die Darstellung von einem Gerichtsverfahren zu unrealistisch, während Kogoro einfach nur über Yuko Okino sabberte und den Film dementsprechend gut fand und die beiden kabbeln sich dann am Ende doch wieder. Mir hat der Fall, wie im Manga, sehr gut gefallen. Ich würde da 4,5 von 5 Sterne vergeben insgesamt. Der Fall an sich war sehr toll. Zur Anime-Umsetzung möchte ich noch etwas ansprechen, was ich auch im Forum geschrieben habe, was mir negativ aufgefallen ist, denn ich finde, der Anime hat die Highlight-Szene des Falls, nämlich wo Kogoro in Band 93, falls wir es gelesen haben, da können ja auch alle deutschen Leser mal den Anime, den Manga mal kurz zur Hand nehmen, wenn ihr das guckt, und sehen, wie das der Klimax da gelöst ist, wo Kogoro durchs Fenster hereinkommt und Eri vor dem Verbrecher, der sie quasi vergewaltigen will und seinen Elektroschocker rettet. Dieser große Moment ist im Manga, wie er reinkommt, ist der große Bam-Moment. Im Anime haben sie es so gelöst, sie machen eine Nahaufnahme von Eris Gesicht und dann eine Nahaufnahme von Kogos Gesicht und dieser eigentliche Moment, wo er reinkommt und beziehungsweise so im Fenster hängt, wird so auf eine Zwischenanimation reduziert. Das hat mir überhaupt nicht gefallen und das finde ich sehr frustrierend und bla bla bla, der Anime verliert immer mehr an Budget und die Animationen werden immer schlechter. Also das, was wir schon öfter von dir jetzt gehört haben, folgt ja. Ja, dann erzähle ich noch ein bisschen was dazu. Also, wie gesagt, Manga-Umsetzung und wir hatten den Fall auch in Band 93. Also wirklich sehr, ja, gelungen dieser Fall, hat mir sehr gut gefallen. Auch so, hier fand ich die Erzählstruktur auch richtig gut quasi, dass wir halt am Anfang in der Detektei sind und dann ist Eri plötzlich gefangen genommen und wir haben diesen Chat mit den zwei Eris und dann halt quasi dieses, wie es dazu kam. Das fand ich in dem Fall hier sehr gut gelöst und ja, dann eben auch diese Aufholjagd quasi, wie dann sie sozusagen mit Eri kommunizieren, aber nicht zu viel sagen dürfen und ja, wie es dann am Ende sozusagen dann auch zugeht, als dann quasi Familie Mori insgesamt dann halt Eri rettet und jeder der Familie seinen Beitrag sozusagen leistet, indem er einen der Entführer überwältigt und dann Auch diese Roman-Story mit Kogoro und Eri war sehr schön. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, was sie im Anime noch ein bisschen dazu gemacht haben, als Kogoro am Anfang über den Film seinen Unmut, glaube ich, äußert, da oder wo er erzählt, worum es da geht mit der Anwältin und diesem unfähigen Detektiv, da haben sie so kleine Chibi-Animationen im Hintergrund eingebaut. Das fand ich sehr süß, wie das dargestellt war. Ja, und dann das Ende war halt ein wenig schade, dass es halt so gekommen ist, wie es gekommen ist, aber es hält die Story am Laufen. Also, ja, wie gesagt, ich vergebe hier 4 von 5 Rechtsanwaltslizenzen, weil, ja, war einfach eine super, ja, 2 super Episoden, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, die anzusehen, also, ja, tut es doch einfach. Gut, dann kommen wir jetzt zu Episode 903, mit der das neue Opening debütiert ist. Ähnliche Menschen kommen nicht miteinander aus. Und über diese Episode erzählt uns jetzt Olli mal was. Ja, wir haben hier wieder eine Füller-Episode vor uns. Wir beginnen in einem Café, wo diese 2 ähnlichen Menschen auch gleich zu sehen sind. Und zwar sind das 2 Reporter, wo nicht nur deren Namen sich ähneln, also die Namen enden, glaube ich, beide auf Ama oder also auf die gleichen Silben. Ja, Sume. Ja, genau, auf Sume. Und naja, jedenfalls ist im Prinzip alles an diesen Menschen irgendwie identisch, an diesen beiden Reportern, denn sie haben irgendwie die gleiche Ausrüstung, den gleichen Kaffeebecher, das gleiche Essen vor sich stehen und ja, man denkt eigentlich, wow, die müssten sich super verstehen, aber das tun die nicht, denn die streiten da gerade miteinander. Und zwar so laut, dass halt auch die sämtlichen anderen Gäste im Café es mitbekommen. 3 davon sind halt unsere bekannten Protagonisten, Kogoro, Conan und Ran. Und dann sind da noch 2 andere Reporterkollegen, die sich eben auch über die beiden Streithähne aufregen und sagen, dass sie nur für Trubel sorgen und durch ihre Verhaltensweisen, denen schon die ein oder andere Story versaut haben. Und naja, dann ist halt der eine so ein bisschen wütend und haut mit der Faust auf den Tisch, schnappt sich den einen Kaffeebecher und verlässt das Café. Und Conan ist dabei was aufgefallen und er geht halt gleich zum Tisch und spricht den anderen drauf an. Und zwar halt, dass der Reporter, der eben weggegangen ist, ja die Thermos-Kaffeekanne verwechselt hat, die ja wie gesagt identisch aussehen, und versehentlich die von dem anderen Herrn mitgenommen hat. Und ja, der weiß das wohl auch und ist so ein bisschen nervös und sagt dann aber, dass er es später halt mit ihm vertauschen möchte, also wieder zurücktauschen will. Und ja, dann kommt wieder so eine, ja, eine komische Erzählweisungsstruktur quasi, weil dann Conan so ein bisschen wir sind in der Detektei und sie forschen halt so ein bisschen nach darüber, was die beiden Journalisten so geschrieben haben. Und es kommt halt raus, dass die so, ja, Skandale irgendwie enthüllen und keinen guten Ruf haben. Und dann denkt Conny nur sich sowas wie, ja, und die Geschichte hat sich nicht gut entwickelt. Und in dem Moment schwenken wir auch auf den Tatort an einer Brücke und sehen halt, wie der Reporter, der halt wütend das Café verlassen hat, da tot aufgefunden wird mit dem Kaffeebecher sozusagen daneben. Also machen wir es kurz, er ist gestorben an einer Cyan-Kali-Vergiftung und die Polizei ist dann halt vom Ort, ermittelt mit Megure und Takagi und Chiba und zunächst wird vermutet, dass es sich um Selbstmord handelt, wegen den Rückständen halt von Cyan-Kali und dem Kaffee. Aber dann fällt halt auch Chiba auf, dass in dem Blut sozusagen eine Fußabdruck gesehen wurde, der auch recht frisch ist. Und dann beginnen sozusagen die Ermittlungen und konzentrieren sich auf die anderen Verdächtigen. Und der Verdächtigste ist natürlich der streitende Reporter aus dem Café. Er wird direkt von Megure ins Präsidium geführt, dort verhört. Und ja, er streitet allerdings zunächst alles ab, obwohl er natürlich sagt, dass er sich mit dem nicht gut verstanden hat. Und ja, dann wird halt weiter ermittelt und die anderen Kollegen von dem, die wir vorhin am Café gesehen haben, werden auch befragt. Und ja, am Ende spitzt es sich dann halt so zu, dass auf dem Laptop des Journalisten halt ein Mordplan gefunden wurde, wie das eben dieses Zyankali in den Kaffeebecher getan wird und das vertauscht wird. Und deswegen sieht es zunächst so aus, als wenn das alles auf den Reporterkollegen hinausläuft. Doch dann wird das, ja, genau zu der identische Plan auf dem Laptop von dem anderen gefunden, der ja jetzt verdächtigt wird und der will sozusagen den Kollegen umbringen, der wirklich gestorben ist. Und ja, deshalb ist das Ganze irgendwie ziemlich verwirrend und es wird dann doch nicht vermutet, dass er es war, weil beide haben irgendwie den gleichen Mordplan entwickelt und beide wollen sich irgendwie gegenseitig töten. Und ja, das Ganze ist ziemlich verworrend und ja, wird dann am Ende allerdings noch von Conan und aufgelöst oder beziehungsweise von Kogoron. Ja, ist allerdings, wie gesagt, ziemlich verwirrend und ich fand auch, um gleich die Bewertung mit einfließen zu lassen, ich fand dem Ganzen auch irgendwie schwierig, dem Ganzen zu folgen. Am Anfang war es vielleicht noch so ein bisschen klar und die Idee war ganz nett, so dass beide identisch aussehen und fast das Gleiche haben, aber dann irgendwie, ja, irgendwie konnte ich dann dem Ganzen auch irgendwie nicht mehr folgen, da wer hat wen da und wer hat wessen Plan gemacht und das war ein falsches Indiz dafür, aber irgendwie dann doch nicht. Also muss ich sagen, auch so während der Fallaufklärung dann fand ich das Ganze ziemlich ermüdend und die Episode hat mir dann deshalb und daher auch überhaupt nicht gefallen. Und ich finde, die Episode kann man sich getrost wirklich sparen und diese Episode ist meiner Meinung nach die schlechteste, die in diesem Monat erschienen ist und sie kommt bei mir auch nicht über eine Bewertung von einem von fünf Kaffeebechern hinaus. Also ist ja nicht meins gewesen. Da würde ich mich aber oder direkt anschließen. Ich bin froh, dass es noch jemandem so geht. Verwirrend trifft es ganz gut. Also ich bin damit auch, was heißt ausgestiegen? Ich habe es schon so nachvollziehen können, aber es war sehr komplex dann die Sachen mit den Mordplänen und dann taucht bei dem anderen auch noch ein Mordplan auf und die sind identisch und beide haben sich natürlich denselben ausgedacht, unabhängig voneinander. Das fand ich alles auch so, an den Haaren herbeigezogen. Es klingt vielleicht, was heißt so hart, aber wirkte halt irgendwie so auf mich und ich muss auch sagen, man hätte da irgendwie ein bisschen mehr draus machen können aus der Episode oder hätte auf jeden Fall was mehr draus machen können, weil so wie es dann tatsächlich war, war es nicht gut. Also würde da auf jeden Fall mit Olli gehen und sagen, ein von fünf und keine Empfehlung, das sich die Episode dann nochmal anzuschauen. Ging mir auf jeden Fall sehr wie Olli, sehr verwirrend und guckt's euch nicht an. War auch definitiv die schlechteste diesen Monat. Also, das muss ich auch sagen. Ich fand die Episode genauso verwirrend, wie Olli das fand. Ich habe sie mir tatsächlich sogar zweimal angeguckt, weil ich das Ganze einfach nochmal besser verstehen wollte. Aber trotzdem bin ich irgendwann dann auch nicht mehr ganz hinterhergekommen, warum jetzt wer wen umgebracht hat und warum sich überhaupt der eine, der hat ja letztendlich dann doch Selbstmord begangen oder so, aber trotzdem ist der andere verhaftet worden. Ich komme nicht mehr ganz mit in der ganzen Geschichte. Das war wegen dem versuchten Mord, weil er ja den Mordplan hatte und schon so konkret war und Und überhaupt haben sie jetzt, an einer Stelle habe ich nicht verstanden, haben sie den Firmenboss, dessen Testament sie geklaut hatten damals, haben sie den jetzt vorsätzlich auch umgebracht, um den Artikel zu schreiben oder nur das Testament geklaut? So wie ich das verstanden habe, haben sie tatsächlich nur das Testament geklaut, aber das hat dazu geführt unter den Angehörigen, dass da jemand versucht hat, einen anderen Angehörigen umzubringen und der eine kam damit dann halt nicht mehr klar, hatte ja nicht mehr lange zu leben und wollte dann zur Polizei und der andere der wollte das unter den Teppich kehren. Aber dann wegen diesem versuchten Mord, ich glaube in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, ob er im Endeffekt schon den Becher vergiftet hatte oder nicht, oder ob er den dann nochmal vergiftet hatte, der Selbstmord begehen wollte, das habe ich auch nicht ganz verstanden, deswegen alles sehr krude und verwirrend. Deswegen, schaut es euch nicht an. Ja, also ich weiß nicht, ob ich jetzt den Leuten sagen würde, schaut es euch nicht an, weil dann machen sie es trotzdem. Und das muss ja jeder selber entscheiden. Es ist immer noch eine Conan-Episode und es gibt halt Leute wie mich, die sagen, ich gucke alle Episoden, die es gibt, weil es ist immer noch Conan. Ja gut, stimmt. Also ich würde sagen, guckt es euch an, aber sie ist bewerten. Nicht sehenswert. Also die Einleitung von der Folge fand ich nicht schlecht. Die Moral der Geschichte ist, selbst sehr ähnliche Menschen sind unterschiedlich. Ja, ist ganz nett, ob ich einen Kaffeebecher hatten wir ja schon vergeben, ob ich ein Testament vergeben soll, weiß ich nicht. Aber vielleicht anderthalb, auf mehr komme ich letztendlich auch nicht. Es ist kein herausragender Fall. Gut, dann das waren die Episoden vom letzten Monat und was dann in den nächsten Wochen kommt, das erzählt uns jetzt Lasse noch kurz. Richtig, denn wie auch schon damals 2015, nachdem Gosho Aoyama schon wieder im Manga zurück war, wir dann nochmal 5 Monate lang nur Filler und Remaster bekommen haben, sehen wir jetzt im Juni auch schon die ersten Anzeichen, dass wir jetzt aktuell diese Fillerwelle für die 4-monatige Pause als Ausgleich sehen. Denn die ersten beiden Episoden im Juni sind ein Remaster von der Episode Das Grab im Garten, war in Deutschland Episode 113-114. Ein Remaster, was sogar auch ein Filler ist, passenderweise. Und dann kriegen wir noch einen einteiligen Filler am Ende der Wiedervereinigung, der ja auch schon, den wir am Ende von 903 schon als Preview gesehen haben. Und am Ende des Juni noch einen zweiteiligen Filler, der Augenzeugenbericht nach 7 Jahren. Also immerhin mal wieder einen zweiteiligen Filler, was ja immer ganz nett ist, weil sich die Anime-Autoren da ein bisschen mehr Zeit lassen können für Struktur und so. Ob diese Filler dann, ob das jetzt nur einen Monat mal Pause ist oder ob das noch länger so gehen wird, wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Ich kann es mir aber durchaus vorstellen. Vor allem im Juli ist ja in der ersten Juliwoche immer so eine Pause, die alljährlich mal einlegen. Weiß jetzt gar nicht warum. Ich glaube, da war irgendwas, dass auf einem anderen Fernsehprogramm in Japan eine Sendung läuft, die so ein Quotenerfolg ist, dass alle anderen Sender ihr Programm umstellen, um das auszuweichen. Das heißt, so schnell werden wir wohl keine neue Manga-Episode im Anime zu sehen bekommen. Tja, bleibt zu hoffen, dass wir dann wenigstens bessere Füller zu sehen bekommen. Na gut, dann sind wir am Ende des heutigen News-Podcasts angekommen. Ich hoffe, ihr hattet viele neue Eindrücke hier. Ich verweise noch wie gewohnt auf unsere Kontaktmöglichkeiten conanwiki.org, conanforum.org, conannews.org, twitter.com/conannews, instagram.com/conannews, facebook.com/conannews, youtube.com/conannews, auf iTunes sind wir als Conancast oder Conannews zu finden, da könnt ihr uns gerne gratis abonnieren. Tretet auf unserem Discord-Server bei, den findet ihr unter conannews.org/discord. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuhören.